Yeah, yeah, check das. Die Floristen 2012, Bitch. Extra Platt, DEP, Yeah. Ayo, check das, Rap-Parts. Jeder hier ein Rap-Ass. Lass die Korken knallen, füll schon mal das Sektglas. Ich habe Durst und Hunger nach mehr. Bin Kannibale, denn ich fresse Rapper häufig und gern. Die Aussage in meinem Text ist ziemlich einfach, damit auch jeder von euch Deppen peilt, was ich am Mic sag. Lern mir einen rein, so viel wie halt reinpasst. Geh verkatert zur Arbeit, weil Arbeiten frei macht. Unser Sound, der ist tight und kommt scharf wie eine Streitaxt. Was dir in Freshness fehlt, haben wir locker dreifach. Rappen ist einfach, wenn man es peilt, doch wenn man dich rappen hört, ist der Selbstmord nicht weit. Yo, direkt aus dem Speaker oder aus deinem Headset. Baudi und Hoseas im Bett mit fettem Rap. Das ist der Scheiß, an dem du kleben bleibst wie Kaugummi an Schulbänken. Der Scheiß ist tight und macht dich frei, so wie Schulgänge. Gut, Ende. Diese Sache wollen wir nicht vertiefen, sondern setzen wir einen Flow ins Ohr. Wir haben so viel zu bieten, als wäre Hip-Hop eBay. Und die Floristen würden alles kriegen, denn in Sachen Hip-Hop überbieten wir euch übertrieben. Manche sagen, diese Typen sollte man verbieten, doch wir sind nicht klein zu kriegen und lassen uns von keinem besiegen. Denn wenn der Schmerz uns trifft, schießen wir mit Scherz zurück. Rappen von Herzen dick. Listen, Kid, das ist Floristen-Shit. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Und es geht weiter, ich geb das Mic nicht auf. Auch wenn ein Haftbefehl mehr als wir drei verkauft. Denn im Rap-Biz ist nicht alles Gold, was glänzt. Doch die Floristen, die Crew, die bald ganz Deutschland kennt. So sehe ich das auch, weil hier keiner tighte Reime hat. Extra Blatt, die Floristen fett am Start. Baudi und Hosea, die zwei Jungs mit dem Drei-Tage-Bart. Rocken hart, Part für Part, immer smart und akkurat. Ganz genau, für alle Männer und Frauen. Hebt die Hände in die Luft und bounce zu diesem Sound. Es ist schon Wahnsinn, die Floristen mit der vierten Platte. Wir machen jeden Platt mit fettem Battle-Rap-Karate. Hier kommen die Unzuüberhörenden, Wack-MC-Zerstörenden Rapper mit den Punchlines, wir sorgen für Empörung. Denn ständig in den Schlagzeilen wie der Krieg im Irak. Jede Line von uns ein Punch und jede Zeile ein Schlag. Übertrieben und smart bereichern wir euren Tag. Besucht uns live und spürt die Vibes, wir bringen Massen in Fahrt. Die talentierteste Crew mit dem riesen IQ. Mit schlauen Zeilen, fiesen Reimen schlagen wir kräftig zu. Wir kommen mit Raps und Flows, fetten Shows, lassen Massen eskalieren. Die Floristen fabrizieren den dicksten Shit auf Platte 4. Dom Rap an den Sets, lässt die Platten rotieren. Während ich auf diesem Track meine Crew repräsentiere. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere. Ich repräsente meine Crew. Y'all know the name. Die Floristen 2012. Still running the game. Wir haben Liebe für den Scheiß und ihr solltet kapieren. Ich weiß, wer ich bin, denn ich weiß, was ich repräsentiere.